mai impacco un pro de no. An die fahr mich nei, ich bin doch jetzt so low. Die hat Kartoffeln und Gleis gekocht, die sei im Backofen und Brot noch. Gekocht, die sei im Backofen.